Deutschlandfunk. Interview. Bei uns am Telefon ist jetzt der Literaturkritiker und Krimi-Experte Tobias Golis. Guten Morgen, Herr Golis. Ja, guten Morgen, Herr Kapern. Herr Golis, die Art und Weise der Platzierung dieses Krimi-Titels, die ist ja nun wirklich spektakulär. Er erscheint in 27 Ländern gleichzeitig, Auflage mehrere Millionen. Da ist der Welterfolg offenbar ja fest eingeplant. Ja, selbstverständlich. Das Ganze ist ja auch gar keine literarische Ereignis, sondern es ist eigentlich eine wirtschaftliche Aktion. Und ich wundere mich darüber, dass die Feuilletons darüber schreiben. Das Ganze ist so, wie wenn VW eine Lizenz nach Spanien oder so vergibt. Eine Marke wird einfach nochmal weiter produziert. Mehr ist das nicht. Warum nicht? Das, was Eva Gabrielsson gesagt hat, also die sozusagen Witwe Stieg Larssons, ist völlig richtig. Der Mann ist tot. Das, was er geschrieben hat und das, was sie geschrieben hat, nämlich diese Millennium-Trilogie, kann man nicht fortsetzen. Und insofern handelt es sich, wenn, dann nur um einen der vielen Aktionen, die es auch bei anderen Autoren, gerade im Krimi-Bereich gibt, wo vor allem Erben, und in dem Fall sind es ja auch die Erben von Stieg Larsson, nur nicht die, also nur die juristischen Erben, sein Vater und sein Bruder, einfach die Lizenz weitergegeben haben. Das machen die Erben von Conan Doyle beispielsweise auch, oder von Ian Fleming bei James Bond, werden andere Autoren angeheuert, um da Fortsetzungen zu schreiben. Ja, aber warum auch nicht, frage ich jetzt mal ganz unbedarft. Da gibt es tolle Charaktere, tolle Konstellationen. Warum soll da nicht jemand hingehen und diese Fäden aufnehmen und einen neuen Strang flechten? Gar kein Problem. Davon lebt ja, wenn man das mal allgemein betrachtet, die Literatur. Ja, also Wagner hat, was weiß ich nicht, einen Stoff aus dem 13. Jahrhundert aufgegriffen mit Parzival und mit Isolde und Tristan. Parzival ist noch älter. Das ist kein Problem. Das ist die normale Vorgehensweise der Literatur. Aber so wie das jetzt lanciert wird, handelt es sich zunächst mal um ein Wirtschaftsunternehmen mit einem kleinen intellektuellen Touch. Ist das eigentlich verwerflich, mit Büchern Geld zu verdienen? Weil Sie das so betonen. Nein, überhaupt nicht. Nein, überhaupt nicht. Was mich an der ganzen Sache sozusagen nur irritiert, ist, dass ein mittelprächtiges Unternehmen wie diese Millennium-Trilogie, die literarisch nicht besonders hochragend ist, und zwar jetzt unter dem Gesichtspunkt von Krimi, nicht irgendwelche andere literarischer Gesichtspunkte, sondern als Krimi einfach ziemlich dürftig ist, dass das nun sozusagen weiter gehypt wird und aus diesem dieser Lisbeth Salander und dem noch flacheren Michael Blomqvist versucht wird, sowas wie solche Figuren zu machen, die immerhin einen gewissen Ewigkeitswert haben wie Sherlock Holmes. Jetzt haben gerade die vielen Fans dieser Krimiserie eine pulsierende Halsschlagader bekommen. 82 Millionen verkaufte Exemplare und Sie sagen mittelmäßig und dürftig. Ja, also wenn man das jetzt literaturkritisch betrachtet, ist das erste Buch von Stieg Larsson seinerzeit verhältnismäßig nur zusammengeklebt gewesen. Verschiedene Elemente aus anderen Kriminalromanen wurden da zusammengeklebt und etwas weiter karikiert. Das heißt, er selber ist auch nur... Also auch ein Fortschreiber, beispielsweise diese Figur von Lisbeth Salander, ist in der ersten Variante erfunden worden von einer amerikanischen Autorin namens Carol O'Connell. Das ist die erste sozusagen etwas soziopathische Heldenfigur im modernen Kriminalroman. Vermutlich hat der Larsson diese Carol O'Connell und ihre Heldin Casey Mallory nicht gekannt, aber das zeigt nur, dass er sozusagen da auch einen Trend aufgegriffen hat, aber gut kompiliert. Das ist das Werk von Stieg Larsson. Ich finde auch Lisbeth Salander eine interessante Figur, aber sozusagen mehr für das soziale Fantasieren. Ja, eine Frau, die kein Opfer ist, eine Frau, die keine Hure ist, keine femme fatale, wie wir sie aus dem Kriminalroman kennen, sondern eine Kämpferin, die ihre Spuren sozusagen schon mit sich trägt als Opfer, aber ein Opfer, das jetzt kämpft. kämpft und das sich wehrt und das selber sozusagen gleichwertig oder dominant sogar in der Männergesellschaft sich herumschlägt. Das ist interessant, das ist faszinierend, aber von literarischer, sagen wir mal, Raffinesse ist es nun wieder nicht. Also jetzt beuge ich mich Ihrem Urteil. Wir haben es also mit einem mittelmäßigen Krimi zu tun, der möglicherweise jetzt genauso mittelmäßig fortgesetzt wird. Da ist es aber umso kurioser, wie der Verlag im Vorfeld des Erscheinens mit diesem Buch umgegangen ist. Niemand durfte das Manuskript vorab lesen. Niemand, der mit dem Manuskript zu tun hatte, durfte einen Rechner benutzen, der mit dem Internet verbunden war. Wenn das Manuskript transportiert werden musste, etwa zum Übersetzer oder zur Druckerei, dann immer nur per Kurier und streng bewacht. In der Zeitung Die Welt war von einem Hochsicherheitsprodukt der Literatur die Rede. Ist die Paranoia jetzt ins Verlagswesen eingezogen? Das ist eigentlich ein übliches Verfahren. Also ich glaube, dass bei einem Grasband vor Jahren das auch schon mal gemacht worden ist. Da wurden also die Übersetzer alle zusammen geholt. Das ist nicht so unüblich, wie man denkt, aber es ist eben der Versuch, die Marke zu schützen, das Produkt sicher zu lancieren. Der Verleger selbst spricht hoffnungsfroh davon, dass es der biggest Lounge in diesem, nicht Lunch, Lounge, also der größte Start, der größte geschäftliche Erfolg auf dem Buchmarkt 2015 weltweit werden wird. Darum geht es und das ist Marketingpolitik. Da muss man sich nicht drüber aufregen. Gehört es auch zum Marketing, wie der Verlag den Umgang von Journalisten mit diesem neuen Buch regelt? Die mussten dann strafbewährte Sperrfristvereinbarungen unterzeichnen und wer ein Interview mit dem Autor David Lagercrantz führen wollte, der musste garantieren, dass der ihn dann nicht auf seine eher peinliche Biografie des schwedischen Fußballstars Zlatan Ibrahimovic anspricht, die er vor ein paar Jahren geschrieben hat. Was ist von solchen Regeln zu halten und was ist von Kritikern zu halten, die sich solche Regeln gefallen lassen? Also wir werden das Buch lesen. Die Vorgänge sind im Prinzip normal. Auch ganz normale Verlage belegen ihre Leseexemplare mit einer Sperrfrist. Also ich unterzeichne im Jahr mehrere solche Verpflichtungen. Und zwar hat das damit zu tun, dass der Verlag ja als Rechteinhaber, also der Vermarktungsrechte, bis zum letzten Augenblick die Möglichkeit sucht, zum Beispiel Vorabdrucke selber zu lancieren, was in dem Fall ja auch geschehen ist. Wenn Sie Interviews mit Autoren führen, dann lassen Sie sich auch die Zusage abbringen, dass Sie auf unangenehme Fragen verzichten? Nein, das nicht. Das sind manchmal die Deals. Also bei Films, auch das ist sozusagen ein Beweis dafür, dass es sich weniger um Literatur, sondern mehr um Marketing handelt. Bei Filmstars oder so, da wird fest darauf geachtet und zensiert, was gefragt wird und welche Antworten gegeben werden. Im Zweifelsfall werden solche Interviews auch zurückgezogen und nicht autorisiert. Jetzt haben wir so viel wenig Schmeichelhaftes über das Buch und seine Umstände gehört. Was sagen Sie denn jetzt denen, die drei bisherigen Bände eigentlich ganz unterhaltsam fanden, sollen die jetzt den vierten Band doch noch in die Hand nehmen? Ich kann doch niemanden davon abhalten, ein Buch zu kaufen. Ich bitte Sie. Ich bin selber gespannt darauf. Die Sachen, die interessanterweise hier in Deutschland in der Bild-Zeitung vorab gedruckt worden sind, haben mich nicht gerade davon überzeugt, dass es sich um das handelt, was mein Kollege in der Welt gehofft hat, nämlich, dass es der beste Stieg Larsson werden würde. Also dazu kommt mir die Sprache auch nicht besonders intensiv und stark vor. Aber warum nicht? Sagt Tobias Gohlis, der Literaturkritiker, Krimi-Spezialist bei uns heute Morgen im Deutschlandfunk. Herr Gohlis, danke für das Gespräch. Schönen Tag. Danke Ihnen auch. Schönen Tag.